Worte der Lieb und gewann durch den Flug des Weines glänzendes Gold und mit ihm maßlose Macht. Den Ring, den er schuf, entriss sich ihm listig, doch nicht dem Wein gab ich ihn zurück. Mit ihm bezahlt ich Walhalls Zinnen. Die Burg, die Riesen ihr Wanken, aus ihr ich der Welt ungewohnt. Alles weiß, was einstens war, ihr da, die weilig weiseste Wala, riet mir an von dem Ring, warte vor ewigem Ende. Von dem Ende wollt ich mehr noch wissen, doch schweigend entwand mir das Weib, da verlor ich den leichten Mut. Zu wissen begehrt es den Gott. In den Tod der Welt schwang ich mich hinab mit Liebeszauber, zwang ich die Wala, stört ihres Wissens Stolz, dass sie Rede nun mir stand. Oh!